Zeichen auf. Okay, das, der zeichnet jetzt auf. Genau, es blinkt, richtig, ja. Gut. Ja, okay, gut. Gut, war laufig, sag mal. Jetzt nur anrufen? Jetzt anrufen. Okay, du musst dann nachher schneiden, ne? Weil ja, klar. Blinkt er jetzt auch. Moment. Der Mensch ist gerade verloren. Wir denken, das ist eine Spielerei zu übersetzen. Mach mal eine Kuppel an. Jetzt halt mach es oder eins. Ja, der Schalter. Ich weiß, wie man die Nummer wählt und so, ne? Einfach wählen. Ja, okay, gut. Ich hab das nie gemacht. Also, der liegt gerade auf, du musst nur die Nummer wählen. Oder schon. Wähl du mal die Nummer. Schöne. Halt mich fest. Du kannst es halten. Wie lange brauchst du dafür? Eine Minute. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Wir fangen jetzt gleich an, 2 Minuten. Ja, barakallahu fikum. Dass die Brüder ihre Plätze einnehmen, ja, und Ruhe bewahren. أركب البث أولا. Pass auf, das Wasser, das macht das. Wir fangen jetzt an schon. Dieses Telefonat kostet 10,4 Cent pro Minute. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أي الله شيخ عبد الرحمن. كيف الحال؟ الله يبارك فيكم، أنتم كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، سلم، كيف أموركم؟ الله يجزيكم خيرا، الله يبارك فيكم. حفظكم الله. انتظرني دقيقة بس، دقيقة. تفضل الله يحفظكم، على راحتكم. تفضل. الله يبارك فيكم شيخنا، نقدم لكم ان شاء الله. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، heute haben wir ein Telelink mit unserem geliebten Sheikh, Sheikh Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Umaysan. Möge Allah ta'ala ihn bewahren. Und der Sheikh wird reden über den Vorzug der Ulama, über den Vorzug der Gelehrten und ihre wichtige Stellung und dass es wichtig ist, in allen Angelegenheiten zu ihnen zurückzukehren. Und der Sheikh wird jetzt inshallah ta'ala beginnen. Tfaddalu hafidhakum Allah. Wa tariqat tarjama ta'rifunaha. Allah yahfadhukum. طيب خير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحيي إخواني جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وموضوعي بمشيئة الله عز وجل هو موضوع مهم للغاية، ألا وهو نعمة الهداية وكيفية المحافظة عليها. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، الشيخ عبد الرحمن العميسان möge Allah ta'ala ihn bewahren begann seinen Vortrag mit خطبة الحاجة، in der Allah عز وجل lobte und ihn nun Lob und Heil für den Propheten صلى الله عليه وسلم bat. Dann sagte der Sheikh: Ich grüße euch mit dem Gruß des Islam, mit dem Salam. Und der Sheikh grüßte. Und dann sagte er, das Thema, worüber ich heute mit euch reden will, inshallah, mit dem Willen von Allah Azza wa Jal, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar die Ni'ma von Al-Hidayah, die Wohltat der Rechtleitung und wie man diese Wohltat und diese Gunst bewahrt. Na. Al-Hidayah هي هدية الله عز وجل للعبد، فإذا حافظ عليها وراعاها حق رعايتها بارك الله له فيها واستدامت عنده، فإن لم يحافظ عليها ذهبت عنه وولت. Er sagt, und die Hidayah, die Rechtleitung, ist das Geschenk von Allah an seinen Diener. Wenn er dieses Geschenk bewahrt und es behütet, dann segnet es Allah für ihn. Und wenn er es nicht bewahrt und nicht auf diese Wohltat aufpasst, auf die Wohltat der Rechtleitung, dann wendet sie sich von ihm ab und er verliert sie. Und er verliert sie. Na. ونحن في كل صلاة، بل وفي كل ركعة، ندعو الله عز وجل بدعاء عظيم. هذا الدعاء هو سر الصلاة، والمقصود بالصلاة الفاتحة، وقد سميت الفاتحة بالصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة. هذا الدعاء الذي هو سر الفاتحة وقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. sagt und in jedem unserer Gebete, ja, sogar in jeder Rak'a davon, sagt er, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala mit einem gewaltigen Dua, mit einem gewaltigen Bittgebet. Und dieses Bittgebet, sagt er, ist Sirrus Salah, ist der Kern, der Mittelpunkt des Gebetes. إذا تؤمن مت قبيت هي الفاتحة جمعت مت الصلاة الصلاة الفاتحة جمعت فازيت سودين أركان سودين زايلن دس قبيت تسجهات ده هبتي زو جنانت ونديس قبالتك بيت قبيت است اهدنا الصراط المستقيم لايت اونس zum geraden Weg recht. نعم. وهذه الهداية يا عباد الله هي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. والله ليس هناك نعمة أعظم وأشرف من نعمة الهداية للإسلام ومن نعمة الهداية للسنة من نعمة الهداية لدين الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل بعد أن ذكر أهل الضلال من أهل الكتاب قال قل إن هدى الله هو الهدى. قل أي يا محمد لهؤلاء من أهل الكتاب إن هدى الله هو الهدى مهما ظن الناس أنهم على هدى فإن الهدى هو هدى الله يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. Sagt, und diese Hidayah, diese Rechtleitung, ihr Diener von Allah, ist die gewaltigste Ni'ma, die gewaltigste Gunst und die gewaltigste Wohltat und die edelste Wohltat, die Allah einem erweisen kann, dass er ihn rechtleitet zum Islam und zur Sunna und zur Religion von Allah Azza wa Jal. Und darum, sagt der Sheikh, darum hat Allah Azza wa Jal im Koran, nachdem er die Leute der Schrift, die Juden und Christen und ihre Irreleitung erwähnte, hat er gesagt, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Sag, O Muhammad, zu den Leuten der Schrift, sag wahrlich die Rechtleitung von Allah, das ist die Rechtleitung. Der Sheikh sagt also, wer immer auch denken mag, dass er recht geleitet ist, der ist nur recht geleitet, wenn er der Rechtleitung und der Führung von Allah Azza wa Jal folgt. Nur das ist die wahre Rechtleitung. Na. فاستشعار هذه النعمة لا شك أنها من استحضار الشكر لهذه النعم. استشعار هذه النعمة العظيمة هو استشعار لشكرها. والله عز وجل بين في كتابه الكريم أن الهدى كما ذكرنا هو من عند الله عز وجل. فكل من ادعى الهدى في غير دين الله سواء كان في المحدثات المبتدعات أو الخرافات أو في الكتب المنزلة أو الكتب المحرفة فإنه قد افترى على الله عز وجل. لأن وهذا الكلام خاصة بعد تحريفها. ولذلك وصف الله عز وجل كتابه الكريم بأنه هدى وهي في أول آية بعد سورة الفاتحة بعد أن ذكر الهداية بيّن سبحانه وتعالى من أين تستقى هذه الهداية فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكل ما جاء في كتاب الله هو هدى، وكل ما جاء به أو جاءت به السنة هو هدى، لأن السنة داخلة في الكتاب، لأن الله أمر بها في الكتاب. فكل ما لم يكن في كتاب الله ولم ينزله الله عز وجل فهو ضلال، وإن ظن الناس أنه هدى. نعم. Der Sheikh Mughalat al-Imbivan fuhr damit fort zu sagen, und dass man sich dieser Ni'ma bewusst ist, dieser Gunst, zum Islamrecht gehalten zu sein, bewusst ist, sagt, das gehört ohne Zweifel zum Bewusstsein der Dankbarkeit, dass man sich bewusst ist für dieser Gunst und Allah Ta'ala dafür dankt. Er sagt, und Allah Azza wa Jal hat in seinem Buch klar gemacht, dass die Rechtleitung nur von ihm kommt, dass die Rechtleitung nur von Allah kommt, wie er in diesem Vers gesagt hat. Und wer behauptet, dass die Rechtleitung in etwas anderem ist, außer der Religion von Allah, etwa in den Mubtada'at, in den Neuanführungen, oder in den Schriften, die verfälscht wurden, in den Schriften, die Allah herabgesandt hat und die von den Juden und Christen verfälscht wurden, sagt der Sheikh, der ist im Zalal, der ist irre gegangen. Er sagte, und das in Bezug auf die Schriften ist speziell, nachdem sie verfälscht wurden. Der Sheikh sagt, dass die Rechtleitung nur im Koran und in der Sunna ist. Und Allah Azzawajal hat das erwähnt in dem ersten Vers, nach Surat al-Fatiha, als Allah Ta'ala in Surat al-Baqarah gesagt hat, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Er sagt, dies ist die Schrift, an der es keinen Zweifel gibt, eine Rechtleitung für die Muttaqin, für diejenigen, die Allah fürchten. Er sagt, also ist die Rechtleitung nur im Buch, im Koran und in der Sunna. Weil Allah im Koran, er sagt, und die Sunna ist im Koran inbegriffen, weil Allah im Koran befohlen hat, der Sunna zu folgen. Naam. وقد بين الله عز وجل أيضا في أول سورة آل عمران بأن الله عز وجل أنزل الكتاب، قال سبحانه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، هدى للناس. ولذلك نؤكد ويؤكد دائما العلماء بل والنبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية لا تبتغى إلا من الله عز وجل. وبما أن هذه الكلمة هي كلمة قصيرة لن نتوسع في ذكر كثير من الآيات التي جاءت في وصف القرآن والسنة بأنهما هدى. ومما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالضلال وضد الهدى، فمن تمسك بهما هدي ومن ابتعد عنهما فإنه الضلالة كل الضلالة. نعم. Der Sheikh sagt, und Allah hat am Anfang von Surat Ali Imran auch erwähnt, dass die Rechtleitung von ihm ist, wie Allah Ta'ala gesagt hat, أحسن الله إليكم لو تعيدون لنا آية سورة آل عمران أول سورة آل عمران نعم قلها نزل عليك الكتاب رقم ثلاثة طيب الله يبارك فيك بس الله تعالى gesagt hat نزل عليك الكتاب er hat die Schrift auf dich herabgesandt بالحق mit der Wahrheit مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان hat Gott als Bewahrheitung wissen was davor herabgesandt wurde von der Tora und dem Evangelium und hat den Furqan auf dich herabgesandt den Koran also hat er klar gemacht dass die Rechtleitung von ihm ist er sagt und dieser Vortrag ist kurz gefasst er sagte wenn dem nicht so wäre könnten wir viele weitere Ayat und Ahadith erwähnen, die beinhalten, dass der Koran und die Sunna eine Rechtleitung von Allah sind. Zu den Ahadith, sagt er, gehört zum Beispiel, dass der Prophet sallam gesagt hat, ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals irre gehen. Das Buch von Allah und meine Sunna. Er sagt, und irre gehen, sagt, Ad-Dalal diddul Huda. Die Irrleitung ist das Gegenteil von der Rechtleitung. Wer also am Koran des Sunna festhält, der ist in jeglicher Weise rechtgeleitet. Und wer nicht an ihnen festhält, er sagt, der ist in jeglicher Weise irregegangen und fehlgeleitet. Na. Thumma aydan مما ينبغي علينا جميعا أن نستذكر هذا الأمر الذي أطرقه بإذن الله عز وجل على مسامعكم وهو أن الهداية هي من الله أن الهداية هي من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فالهداية هي ملك الله ولنا في الحديث العظيم الذي يبين هذا الأمر ألا وهو عندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وجد عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أج لك بها عند الله فقال له أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ذلك وهما يقولان له ذلك أترغب عن ملة عبد المطلب فمات على ملة عبد المطلب وقال هو على ملة عبد المطلب فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإذا كان هذا حال عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأحاطه برعايته وحوصر وتجرع الجوع لأجل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الكفار له، وقاس ما قاس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية أمه أبا طالب. نعم. Dus zeg maar, Allah alleen bewaar voor voort te zagen. Dat diese Sache verstanden werden muss. Dass ihr diese Sache, die ich hier sage, verstehen müsst. Dass die Hidayah, dass die Rechtleitung nur von Allah Azza wa Jal kommt. Er leitet recht, wenn er will, und er lässt in die Irre gehen, wenn er will. Keiner kann sein Qada, seine Entscheidung, zurückweisen. Und keiner kann seinen Befehl rückgängig machen. Er sagt, Al-Hidayah, Milkullah. Er sagt, die Rechtleitung ist der Besitz von Allah. Nur Allah hat Macht dazu. Und dann erwähnte der Sheikh ein Beispiel dafür aus der Sunna. Und zwar den Hadith, als Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Sterben lag. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam. Während Abdullah ibn Abi Umayyah und Abu Jahl von den Mushrikin, von den Götzendienern, bei ihm waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, sag la ilaha illallah. Ein Wort, mit dem ich dir bei Allah nützen kann, mit dem ich argumentieren kann für dich bei Allah. Und die beiden, Abdullah bin Abi Umayyah und Abu Jahl, sagten, willst du dich abwenden von der Religion von Abdul Muttalib? Und der Prophet wiederholte, was er sagte, sag la ilaha illallah, ein Wort, mit dem ich dir bei Allah nützen kann. Und sie wiederholten, sagten, willst du dich abwenden von der Religion von Abdul Muttalib? Bis er am Ende starb und er sagte, er folgt der Religion von Abdul Muttalib. Der Sheikh sagte, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige von den Geschöpfen, den Allah am meisten liebt. Und er war nicht in der Lage, seinen Onkel recht zu leiten. Er sagte, und Abu Talib, obwohl er so war, wie er war, er hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezogen und ihn behütet. Und ihn beschützt, wie er nur konnte. Und er hat für ihn Hunger erlitten, als die Quraysh, die Banu Hashim, abschnitten vom Rest des Stammes und ihnen die Versorgung für sie unterbanden. Und er hat mit dem Propheten so viel erlitten. Und trotzdem konnte der Prophet ihn nicht recht leiten. Und Allah Azza wa Jal hat darüber den Vers abgesandt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء. Wahrlich, Allah, wahrlich, du leitest nicht recht, wenn du willst, wenn du liebst, aber Allah leitet recht, wenn er will. Und das zeigt, dass die Rechtleitung nur von Allah Azza wa Jal alleine kommt. Na. ثم أيضا قد جاء أن عبد الله ابن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه، مع أنه هو الذي كان يقول لأبي طالب مت على ملة عبد المطلب. وهذا مما يبين لنا سر هذا الأمر العظيم، وهو هداية الله عز وجل للعبد. نعم. Und der Sheikh sagte, und da ist ein weiterer Punkt, und zwar, dass dieser Abdullah ibn Abi Umayyah zum Islam konvertierte und ein guter Muslim wurde, obwohl er einer von den beiden war, die zu Abu Talib sagten, sterb, متى غليقون فل عبد المطلب ذاتون دس صايد دس دغشاتون نوا فل الله تعالى كومت فل الله تعالى في ديزمان دغشاتون كي فولد هات نعم والله عز وجل هدى كثيرا من الفقراء وأضل عن الهداية كثيرا من الأغنياء وهدى الله عز وجل كثيرا من الضعفاء وأضل الله عز وجل كثيرا من الأقوياء ولذلك كان أتباع الرسل الضعفاء جاء في حديث أبي سفيان كما جاء في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل قال أيتبعه الفقراء أم الأغنياء قال بل الفقراء والضعفاء قال وكذلك أتباع الرسل فالهداية هي من الله ليس لجنسك ولا للونك ولا لغناك ولا لذكائك ولا لفطنتك ولا لشكلك وإنما هي هداية الله عز وجل للعبد هدية من الله سبحانه وتعالى فكيف نحافظ عليها نعم Er sagt, und Allah Azza wa Jal hat viele von den Armen und den Bedürftigen recht geleitet und viele von den Reichen in die Irre gehen lassen. Und er hat viele von den Schwachen recht geleitet und viele von den Starken in die Irre gehen lassen. Er sagt, wie das in dem Hadith von Abu Sufyan erwähnt ist, als Herakl, als Heraklius, der Kaiser der Rom, der Römer, ihn fragte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, folgen ihm die Reichen oder die Schwachen? Folgen ihm die Reichen oder die Armen? Er sagte, nein, ihm folgen die Armen und Schwachen. Da sagte Herakl, und genauso die Anbiya, genauso sind die Propheten, ihnen folgen die Schwachen. Er sagt, also ist die Rechtsleitung ein Geschenk von Allah. Sie ist weder abhängig von deiner Nationalität, noch davon, ob du reich bist, noch von deiner Farbe, noch von deinem Aussehen, sondern sie ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal alleine. Er sagt also, wie können wir dieses Geschenk, diese Rechtsleitung von Allah bewahren und wie können wir darauf aufpassen? Na. المحافظة على الهداية وكيف يستمر العبد على الهداية ذكرنا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ماذا نستفيد من هذه الآية العظيمة نستفيد منها أمورا الأمر الأول دعاء الله عز وجل الأول هو دعاء الله عز وجل فدعاء الله عز وجل هو أهم شيء في هداية الله للعبد أهم ركن في هذه الهداية أن تدعو الله عز وجل وتبتهل إليه وأن تظهر له سبحانه الفقر والعبودية والتذلل والخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة كل ذلك تظهرها لله عز وجل في دعائك فأنت وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم تتذكر أن هذا دعاء، والدعاء هو العبادة. قد قال أحد السلف رحمه الله تعالى: علمت أن كل شيء بيد الله، أو علمت أن كل خير بيد الله، وأيقنت أنه لا يطلب أو لا ينال ما عند الله إلا بدعاء الله. علمت أن كل خير بيد الله، وأيقنت أنه لا ينال ما عند الله إلا بدعائه، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، ولذلك الدعاء هو العبادة. نعم. Der Sheikh möge Allah ta'ala ihn bewahren, fuhr damit fort zu sagen: Also, wie bewahrst du diese Rechtsleitung? Wie passt du darauf auf? Und wie sorgst du dafür, dass du auch weiterhin rechtgeleitet bleibst? Er sagt: Allah Azza wa Jal hat in der Ayah, die wir erwähnt haben, gesagt: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns zum geraden Weg recht. Er sagt, was können wir aus dieser Ayah profitieren? Er sagt erstens, dass diese Ayah ein Dua ist, ein Bittgebet an Allah Azza wa Jal. Und er sagt, Dua ist das wichtigste Mittel, um die Rechtfertigung von Allah zu erhalten. Um die Rechnung von Allah für den Diener zu erhalten und zu bekommen. Und sie ist eine Säule dafür. Er sagt, und diese Dua, dieses Bittgebet, dass du dir bewusst machst, dass wenn du sagst, ihdina as-sirata al-mustaqim, dass du Allah Ta'ala damit bittest, dass du Allah Ta'ala bittest, dass du Allah Azza wa Jal dabei anbetest und dich ihm unterwerfst und demütig ihm gegenüber bist und ihn fürchtest und auf seine Barmherzigkeit hoffst und ihn liebst, dass du dir all dessen bewusst bist, wenn du sagst, ihdina as-sirata al-mustaqim. Er sagt, und Dua, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das Bittgebet ist die Anbetung. Er sagt, und einer des Salaf sagte: Ich weiß, dass alles Gute in der Hand von Allah ist. Und ich bin überzeugt davon, dass ich das, was Allah besitzt, nicht bekommen kann, außer wenn ich ihn darum bitte, außer durch Dua, durch das Bittgebet. Er sagte, und so weiß ich, dass Dua miftahu kulli khair ist. Dass das Bittgebet der Schlüssel zu allem Guten ist. Und darum, sagt der Sheikh, heißt es auch in der Überlieferung, dass Dua die Anbetung ist. Dass das Bittgebet die Anbetung ist. Na. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الهداية، مع أنه أشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله عز وجل قدرا وشرفا ورفعة، وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان يقول إذا استفتح ليله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر يدعو بهذه الدعوات فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه دعاء عظيما بأن يقول قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني. فهذا الابتهال لله عز وجل هذا الابتهال إلى الله عز وجل يحقق العبودية. فقولنا اهدنا الصراط المستقيم هذه عبادة الدعاء وهي كما ذكرنا مفتاح لكل خير. نعم. Sagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte Allah azza wa jalla um Rechtleitung zu bitten, obwohl er der edelste und gewaltigste von allen Geschöpfen ist und derjenige, der die höchste und gewaltigste Stellung und den höchsten und gewaltigsten Rang bei Allah azza wa jalla hat. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte das freiwillige Gebet in der Nacht zu öffnen, indem er sagte, O Allah, Herr von Jibril und Mikael und Israfil, Schöpfer der Himmel und der Erde, der Kenner der verborgenen und der nicht verborgenen Dinge. أحسن الله عليكم دعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطر السماوات والأرض. نعم فاطر السماوات والأرض أنت تحكم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحسن الله عليكم. نعم. Der Prophet pflegte zu sagen, O Herr von Jibril und Mikael und Israfil, Schöpfer der Himmel und der Erde, der Kenner der verborgenen und der nicht verborgenen Dinge, er sagt, leite mich recht, indem, er sagt, leite mich zu der Wahrheit recht, in der andere irre gegangen sind, durch deine Erlaubnis. Sagte, denn du bist derjenige, der denjenigen, den er will, zum geraden Weg recht leitet. Und der Prophet pflegte im Salatul Witr, im Witr-Gebet, zu sagen, Allahumma hdini fi man hadait. O Allah, leite mich recht unter denjenigen, mit denjenigen, die du recht leitest. Und der Prophet brachte Ali ein gewaltiges Bittgebet bei. Er sagte zu ihm, O Ali, sag, O Allah, leite mich recht und festige mich. O Allah, leite mich recht und festige mich. Er sagt, und dies, weil das Bittgebet eine Anbetung ist, dass man sich das bewusst macht, während man Allah Azza wa Jal bittet. Naam. الأمر الثاني في هذه الآية في قول الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فلعل سائل أن يسأل فيقول ما هي هذه الهداية وهل نحن على ضلال حتى نسأل الهداية من الله عز وجل؟ معنى الآية كما فسرها العلماء أي زدنا هداية على هداية، فهي زيادة هداية، فمن اهتدى للإسلام فإن الله عز وجل يهديه إلى البصيرة فيه والثبات عليه وتقوى الله عز وجل والإيمان. ومن لم يزده الله عز وجل الهدى والبصيرة فإنه يكون حجة له لا عليه. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة محمد في الآية 17 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول والذين اهتدوا أي بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى، أي شكرا منه تعالى لهم على ذلك. وآتاهم تقواهم أي وفقهم للخير وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع والعمل الصالح. قال وفقهم للخير وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Das er sagt. Und die zweite Sache in diesem Vers, اهدنا الصراط المستقيم, leite uns zum geraden Weg recht. Sagt, man kann sagen, was ist das für eine Hidayah? Was ist das für eine Rechtsleitung? Und sind wir Muslime denn irre gegangen, damit wir um Rechtsleitung bitten? Er sagt, was mit der Rechtsleitung hier gemeint ist, ist, wie die Ulama, wie die Gelehrten es erklärt haben, ein Ziyada, ein Zusatz an Rechtsleitung zu dem, was man schon besitzt. Dass Allah einem mehr gibt an Basira, an Verständnis, an Taqwa, an Furcht vor Allah, an Iman, an Glaube. Er sagt, und derjenige, bei dem diese Rechtsleitung zunimmt, sagt, das ist ein Argument für ihn und nicht gegen ihn. Sagt, wie Allah Azza wa Jal in Surat Muhammad im 17. Vers gesagt hat, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah hat gesagt, und diejenigen, die recht geleitet sind, hat, er gibt ihnen mehr, er lässt ihre Rechtsleitung zunehmen und gibt ihnen ihre Taqwa und gibt ihnen ihre Furcht für Allah. Der Sheikh sagt, Al-Allama, Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, möge Allah seine Erbarmen, hat in seinem Tafsir bei diesem Vers, und diejenigen, die recht geleitet sind, deren Rechtsleitung lässt er zunehmen und er gibt ihnen ihre Taqwa, er gibt ihnen ihre Furcht vor Allah. Er hat über diesen Vers gesagt, als er ihn erklärte, dass er hat gesagt, نعم احسن الله اليكم لو لو استطعتم تعيد لنا اول كلام الشيخ سعدي اوله. يقول رحمه الله تعالى، يقول الذين اهتدوا اي بالايمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى. بارك الله فيكم. نعم اتقات und diejenigen die recht geleitet sind, er sagt, durch den Iman, durch den Glauben und den Inqiyad sich Allah zu unterwerfen und durch das Befolgen des Propheten sallam, er sagte, den gibt er mehr an Rechtleitung. Er sagt, und dieses mehr an Rechtleitung ist das Shukr, ist die Dankbarkeit, dass man Allah Ta'ala für diese Rechtleitung dankt. Er sagt, und atahum taqwahum, und er hat ihnen ihre Taqwa, und er gibt ihnen ihre Taqwa. Sheikh Sa'di hat gesagt, damit ist gemeint, er befähigt sie zum Guten. Und er bewahrt und beschützt sie vom Schlechten. Und Sheikh Sa'di sagt, also hat Allah für diejenigen, die an mehr Rechtleitung erhalten und ihn darum bitten, zwei Belohnungen erwähnt. Al-ilm al-nafi' und al-amal al-salih. Das nützliche Wissen und die rechtschaffenen Taten. Das sind die beiden Belohnungen, die diejenigen erhalten. Und damit endet das Zitat von Sheikh Sa'di. Naam. انقسم الناس في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم إلى قسمين أو قل إلى فريقين انقسم الناس في الهداية عموما في الهداية عموما حتى نكون أدق الفريق الأول قال اهدنا الصراط المستقيم كما يقولها كثير من الناس أو نقول قال الفريق الأول اهدنا الصراط المستقيم ولكنه لم يقلها باللسان فقط وإنما ذهب يفتش عن هذا الصراط وسأل عن تحقيق هذا الطريق المستقيم فهو يسأل ويسلك يسأل عن الصراط أين هو وما هو هذا الصراط الذي هو صراط الله عز وجل الذي أوضحه الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 153 والآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذا النوع والفريق هو الذي جمع بين العلم بهذا الصراط لأنه صراط مستقيم ولم يكتفي بالعلم وإنما حقق سلوك هذا الصراط فابتعد عن وصف المنحرفين عن هذا الصراط الذي ذكرهم الله عز وجل بعد هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم الذين علموا وما عملوا والضالين هم الذين عملوا وما علموا فهو حقق الصراط المستقيم دعاء لله عز وجل وسلوكا لأنه إذا لم يسلك الطريق المستقيم ما فائدة العلم به فائدة العلم به أنه حج عليه بالله عليكم لو أن شخصا يريد أن يذهب إلى منطقة عندكم مثلا أنتم الآن أين في أي مدينة؟ مدينة دوسلدورف نعم برلين تبعد عنكم كم؟ 600 كيلومتر تقريبا طيب من أراد أن يذهب إلى برلين مثلا هل يسأل عن الطريق أو لا يسأل عن الطريق؟ لا بد أن يسأل عن الطريق بل قد يدخل في أجهزة مثلا الإنترنت أو غيرها فيطلب خارطة للطريق ودقة إلى أن يصل إلى مبتغاه. لو أن إنسان أراد الذهاب وأخرج الخرائط واسترشد من الناس وسأل الناس فأفتوه وعلموه ولكنه ما سلك الطريق وهو محتاج إليه سلك غيره فضل عن السبيل، فماذا يستفيد من العلم بالمكان الذي سيذهب إليه إلا أن يقال له قد علمت الطريق فلماذا لم تسلكه؟ فيكون الأمر عليه أشد من الجاهل. نعم. نشخص ما قال الله تعالى بذان فدو متفاوت سوزان. Und die Menschen sind in Bezug auf diese Ayah, Ihdina Sirat al-Mustaqim, leite uns zum geraden Weg, recht? In zwei Gruppen geteilt. Sagt, die erste Gruppe sind diejenigen, die Ihdina Sirat al-Mustaqim, leite uns zum geraden Weg, recht? Mit ihrer Zunge sagen, und die auch nach diesem Weg suchen, die Bedeutung dieses Weges kennen wollen, die wissen wollen, was dieser Weg ist und wie sie dahin gelangen können, um diesen Weg auch zu beschreiten. Und Allah Azza wa Jal hat in Surat Al-An'am im 153. Vers diesen geraden Weg erwähnt. Hat gesagt, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Hat gesagt, und dass dies mein gerader Weg ist, also folgt ihm. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Und folglich den anderen Wegen, so dass ihr von seinem Weg, von dem Weg von Allah abkommt. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dies ist es, was er euch befohlen hat, damit ihr Taqwa habt, damit ihr Taqwa bekommt, damit ihr Furcht vor Allah bekommt. Der Schiff sagt, diese Art von Menschen haben beides miteinander vereinigt. Das Wissen über diesen Weg und das Beschreiten dieses Weges. Er sagt, im Gegensatz zu denjenigen, die Allah im Vers danach erwähnt hat. Also er sagt, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Er sagt, nicht den Weg derjenigen, auf die der Zorn gekommen ist und die Irre gegangen sind. Und der Schiff sagt, diejenigen, auf die der Zorn gekommen ist, sind diejenigen, die diesen Weg kennen, aber ihn nicht beschreitet haben. Diejenigen, die Wissen haben, aber dieses Wissen nicht in die Tat umgesetzt haben. Und die Irregegangenen sind diejenigen, die handeln, aber ohne Wissen. Und Allah hat klar gemacht, dass diese nicht auf dem geraden Weg sind. Und der Sheikh sagte, was ist der Nutzen davon, diesen Weg zu kennen, wenn man ihn nicht beschreitet? Er sagte, diese erste Kategorie und erste Gruppe von den Menschen sind diejenigen, die diesen Weg beschritten haben, indem sie Allah darum baten und es auch verwirklicht haben, diesen Weg zu beschreiten und diesen Weg zu gehen. Und dann gab der Sheikh Magalain Bivan ein Beispiel. Und davor sagte er, dass dieses Wissen ist ein Argument gegen ihn, gegen die Person, weil sie ihn wirklich beschreitet. Und da gab ein Beispiel. Er sagte, ich beschwöre euch bei Allah, wenn einer von euch in eurem Land, in eurer Region, dort wo ihr seid, in Düsseldorf, etwa nach Berlin wollte, sagt, würde er dann nicht nach dem Weg fragen und vielleicht im Internet nach einer genauen, exakten Karte suchen, um auf jeden Fall und auf dem schnellsten Weg, auf dem besten Weg, an sein Ziel zu gelangen. Er sagt, und würde er fragen nach dem Weg und eine Antwort erhalten und dann nicht diesen Weg gehen, sondern einen anderen, dann würde man ihm zumindest sagen, warum hast du denn nach diesem Weg gefragt, wenn du ihn nicht beschreiten willst, wenn du nicht diesen Weg gehen willst. Er sagt dir, das ist noch schlimmer als Unwissenheit. Das ist noch schlimmer als Al-Jahl. Dass du Wissen hast, aber du fängst mit diesem Wissen nichts an. Na. الفريق الثاني هم الذين قالوا اهدنا الصراط المستقيم ولكنهم يسلكون الطريق المعوج والله عز وجل أمرهم بالاستقامة والاستقامة انتبهوا ليست هي لرغباتنا ليس على رغبة الإنسان يستقيم فالله عز وجل أمر نبيه وأمر المؤمنين أن يستقيموا كما أمر الله فقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كما أمرت أي لا تستقم يا محمد على ما تريد وعلى ما يريد الناس فكل استقامة على ما يريد الناس هي ليست استقامة حتى توافق الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها هذا الفريق لا يعرف حلالا إلا ما حل في يده الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يستطع عليه الذي لا يستطيع عليه يقول هذا حرام لأنه لا يستطيع عليه وهؤلاء هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والله عز وجل يقول سبحانه كما في سورة الشورى في الآية 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبين الله عز وجل حال المؤمنين استجابتهم لله فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما في سورة الزمر آية 18 أيضا قال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 137 فإن آمنوا أي هذا نداء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه فإن آمنوا أي كفار قريش بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإذا هذه الآيات تبين لنا حقيقة الهداية حقيقة الهداية وهي دعاء الله عز وجل والاستقامة على العلم الصحيح النافع ثم العمل بهذا العلم الذي هو البصيرة في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ثم بعد ذلك حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه حتى يقبل منك هذه الاستقامة. وأختم بدعاء عظيم علمنا الله عز وجل إياه وبين لنا سبحانه حال نبيين عظيمين ألا وهما إبراهيم حال نبيين عظيمين إبراهيم وإسماعيل. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وهيب بن الورد رحمه الله، وهيب بن الورد ذكر ابن كثير أنه كان إذا تلا هذه الآية بكى، فكان يقول: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخشى ألا يقبل منه. خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخشى ألا يقبل منه. ونسأل الله عز وجل أن يهدنا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الهداية في العلم والعمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الله يبارك فيكم، الله يجزيكم خيرا، نفع الله بكم وفيكم بارك. تفضل ترجم إذا أردتم، أو انتهينا. انتهينا إن شاء الله، ما نطل عليكم، نحن نكمل لهم الترجمة. طيب بارك الله فيكم. لو أخبرتموني الآية في قول الله تعالى: إنما هم في شقاق، ما المقصود بالشقاق؟ يعني في اختلاف. طيب المقصود في شقاق يعني في خلاف وفي اختلاف، إن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله. الشقاق كان لم يستعيذ بالله من الشقاق والنفاق، والشقاق هو الاختلاف ومخالفة الحق. نعم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. هذه في سورة البقرة في آية 137. نعم. طيب يا شيخ، الله يجزيكم خير. ولعل هذه نبذة مختصرة جدا عن هذه الآية العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدرس آخر يكون فيه توسع يعني أكثر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. إن شاء الله. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. يا سلام. الشيخ ما قالت على ينبغان ففوات damit zu sagen Er sagt, die zweite Gruppe in Bezug auf diese Ayah sind diejenigen, die zwar mit ihren Zungen sagen, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns zum geraden Weg recht, aber die ungeraden Wege entlang gehen und den ungeraden Wegen folgen. Er sagt, und Allah Azza wa Jal hat uns Al-Istiqama befohlen, hat uns befohlen, gerade zu sein und den geraden Weg zu gehen. Und nicht den Weg, den man selber will. Wie Allah Azza wa Jal gesagt hat, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Sei gerade, wie es dir befohlen wurde, und diejenigen, die zusammen mit dir bereuen. Er sagt gerade, wie es dir befohlen wurde, wie Allah es befiehlt, und nicht wie man selber will. Er sagt, es gibt einige Menschen, für die ist halal, für die ist es erlaubt, was sie in ihren Händen haben. Und für die ist haram, das Verbotene, das, was sie nicht bekommen können. Und nicht das, was Allah für erlaubt und für verboten erklärt hat. Und dann erwähnte der Sheikh mit Galatien bewahren. Und der Sheikh erwähnte, dass diejenigen, diese Leute so sind, wie Allah Ta'ala über einige gesagt hat, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Sie sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Und Allah Azza wa Jal hat gesagt, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah hasst es sehr, dass ihr das sagt, was ihr nicht tut. Wie diejenigen, die um Rechtleitung bitten, aber nichts dafür tun. Und Allah Azza wa Jal hat in der Sura, Shura, im 21. Vers, der Sheikh erwähnte die Aya von Surat al-Baqarah im 137. Vers, dass Allah Azza wa Jalla gesagt hat, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah hat gesagt, und wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Und wenn sie sich abwenden, so sind sie von euch abgespalten. Und Allah wird sich für dich um sie kümmern. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und dieser Vers ist in Bezug auf die Mushrikin, auf die Götzendiener. Dass wenn sie an das glauben, woran der Prophet und seine Gefährten glauben, dass sie dann rechtgeleitet sind. Dass das die Rechtleitung ist. Und Allah Azza wa Jal hat davor in Surat al-Zumar im 18. Vers über die Gläubigen erwähnt. Er hat gesagt, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابِ. Allah hat gesagt, diejenigen, die das Wort hören und ihm auf bessere Weise folgen, das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat, und das sind diejenigen mit Verstand. Dass also diejenigen recht geleitet sind, die dem Befehl von Allah und dem Wort von Allah folgen. Und diese Rechtleitung, diese Hidayah, ist mit Ilm, mit Wissen und mit Istiqama, damit gerade zu sein. Und Allah hat dieses Wissen erwähnt, als er im Koran gesagt hat, قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Sag, dies ist mein Weg, zu dem ich zu Allah aufrufe, mit Basira, mit Verständnis. Und der Sheikh sagt, und wir schließen mit einem gewaltigen Dua, mit einem gewaltigen Bittgebet von zwei gewaltigen Propheten, von Ibrahim und Ismail, möge das Heil auf ihnen sein. Es hat Allah hat im Koran über sie erwähnt, dass Allah über sie gesagt hat, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. Und als Ibrahim und Ismail die Fundamente des Hauses erhoben, aufbauten, der Kaaba, sagten sie, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sagten, Herr, nimm dies von uns an, du bist der Allhörende, der Allwissende. Und der Sheikh sagt, Ibn Kathir, möge Allah seine Erbarmen, erwähnt in seinem Tafsir, von Wahib ibn Ward, möge Allah sein Erbarmen, dass wenn er diesen Vers, ich weiß nicht, sagte der Sheikh, wenn er diesen Vers las oder wenn er ihn hörte, dass er zu weinen pflegte. Und dass er sagte, der Khalil von Ar-Rahman, der vom Barmherzigen Geliebte, baut das Haus des Barmherzigen mit dem Befehl des Barmherzigen und er hat Angst, dass es von ihm nicht angenommen wird. Und er hat Angst, dass es von ihm nicht angenommen wird. Und der Sheikh, möge Allah ta'ala ihn bewahren, endete dann damit, indem Allah ta'ala für uns alle um Rechtleitung bat und uns darin standhaft zu machen. Und der Sheikh sagte, das war jetzt alles etwas zusammengefasst. Sagt uns, vielleicht können wir in einem weiteren Vortrag all dies etwas detaillierter behandeln. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أي ما كان ولا من خلفنا لأن ولا أستطيع أقرأ من الذي كتب أين هي أين على كل ظهر الله هذا جميل جدا أو ذكرتها والله ما أدري الله هل مكتوبة بمثل ما آمنتم به لا هذه ذكرتها هذه ذكرتها محمد هذا تصل تقرأ هذا شنو هذا هو يا كنت صدام محمد بات أخي بات أو لا أظن ذكرتها أظن ذكرتها يا أخي ما أدري ما شوف هذا بعد أص سورة محمد دوخ أبشر كنا تصوت محمد دوخ أبشر كنا دوخ فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فن سورة الشورى ما نش بيشوف فن سورة الشورى بيشوف إيش تص دواس خايف تواس خايف فصورة صورة عوج دينش كنات أم لهم شركاء وشرع الله المستعان أم لهم شركاء أي مهم يا ترسا كزاك يا ترسا كزاك يا ترسا كزاك شو بقى شفت مش غير مش عارف أنت اسمه شيء دبست نكسة زمان مهمة نكسة زمان يا إيش كنا سين سوفي لا أنت لازم تبتراجن إيه نعم يا دو Diese zweimal diese bisschen länger. Ach ja, sag den Brüdern, es gibt Essen. Ich hab das vergessen. Sag den Brüdern, es gibt Essen. Barakallahu, da gibt's Essen. Das reicht jetzt. Ach, ich hab gerade keinen Nerven für Essen. Entweder geht rein oder geht nach Hause. Und morgen den Vortrag, jetzt hast du Nerven dafür. Barakallahu, morgen gibt's auch einen Vortrag. Na, hatte ich gestern gesagt. Ja, mit Sheikh Mohammed Ghalib um 7 fangen wir an, inshallah.